Wien 2, Wohlmuthstraße 17, Wohnung der Familie Melzer. Unser Vater Menachem Osias Melzer, Sohn der Diener Sockel und des Feibisch Melzer, wurde im Jahre 1907 in Galizien geboren. Seine Familie ist nach Wien gezogen. Seine Geschwister Golda, Sarah, Nechama und Benjamin haben alle in der Wohlmuthstraße im 2. Bezirk gelebt. Alle Geschwister haben in Wien gelernt und sogar studiert. Menachem Melzer hat im jüdischen Zvi Peres Chayes Gymnasium maturiert und dann Medizin auf der Uni studiert. Sein Bruder Benjamin ist leider zur Zeit des Ersten Weltkriegs gestorben. Unser Großvater Feibisch Melzer war ein Schriftsteller. Er hat Gedichte und Geschichten geschrieben. Das war damals ziemlich revolutionär, da er über soziale Zustände schrieb. Leider hat er nach dem Tod von Benjamin die Schreibfeder zur Seite gelegt. Viele Dokumente zeigen, dass die Melzer-Familie zur jüdischen religiösen Gemeinschaft gehörte. Sie war aber auch kosmopolitisch eingestellt. Unser Vater hat seine Eltern sehr früh verloren. Als kommunistischer Student wurde er 1934 verhaftet und musste aus Wien fliehen. Er flüchtete nach Russland, wurde von Stalin nach Sibirien geschickt und lebte dort bis ungefähr 1958. Unsere Mutter Batja Baranowski stammte aus Litauen. Sie und ihre Schwester Riva haben ihre Familie verloren, aber sie überlebten den Zweiten Weltkrieg. Unsere Mutter war im Kovnoer Ghetto und wurde dann nach Stutthof transportiert. Von den Russen wurde sie nach Sibirien verschickt. Dort haben sich unsere Eltern kennengelernt und geheiratet. 1955 wurden wir, Dina und Rachel, als Zwillinge geboren. Unser Vater hat alles versucht, um wieder nach Wien zu kommen. Mit Hilfe seiner Schwestern, die auch aus Wien geflohen sind und in Israel lebten, und mit Hilfe der belgischen Königin konnte unsere Familie 1958/59 Russland verlassen und nach Wien übersiedeln. Unser Vater wurde in Österreich repatriiert. Er war Arzt und auch Kohen im jüdischen Stadttempel. Er starb 1978 in Wien. Unsere Mutter starb 1970 in Wien. Krenche Sockel, die 1894 geboren wurde, ist in Wien zur Schule gegangen und war sogar Mitglied einer jüdischen Jugendbewegung. Krenche war immer bei den Melzers zu Hause. Sie hat Aaron Hersch Sockel geheiratet. Die Familie Sockel war eine große und respektierte Familie. Fast alle Mitglieder haben in Wien gelebt und gearbeitet. Auf einigen Bildern kann man Krenche sehen, wie sie jung war und auch Träume für die Zukunft hatte. Leider hat das Schicksal eine andere Wendung genommen. Krenche wurde gemeinsam mit ihrem Mann Aaron Hersch Sockel von den Nazis 1941 in Nadvorna ermordet. Auch ihre Kinder überlebten den Naziterror nicht. Gisa Sockel, geboren 1932, starb im Stanislauer Ghetto im Jahre 1942. Dorothea, geboren 1934, starb 1941 im Stanislauer Ghetto. Leider wurde fast die ganze Familie Sockel von den Nazis umgebracht. Einige in Dachau, andere im Warschauer Ghetto, im Stanislauer Ghetto, in Nadvorna, in Auschwitz und Belzec. Dr. Manfred Sockel, der Bruder der Kreindl, hat den Zweiten Weltkrieg überlebt und ist nach Amerika ausgewandert. Er war ein berühmter Arzt. Wir hoffen, dass dieser Stein ein Memorial für uns alle ist. Niemals vergessen. Rachel Melzer-Galili, Israel. Dina Melzer-Rosenberg, Wien.